Über uns so wunderbar, barfuß auf dem Boden, Herzschlag so schnell, Sommer ist magisch, das fühlst du auch recht, Mr. Michael Meyerhofer. Michael Meyerhofer. Michael Meyerhofer.